Eine Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News vom 22. Juli zufolge warf die Direktion Massenmedien des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni dem Ministerium für Wiedervereinigung vor, den sachkundigen Kontakt zwischen Nord und Süd verhindert zu haben. Sie verwies darauf, dass das Vereinigungsministerium am 20. Juli mit den gegenwärtigen Süd-Nord-Beziehungen als Vorwand den Antrag der Organisation auf den Kontakt mit dem Norden abgelehnt habe. Das sei eine Gewalttat, die die Anstrengungen für Frieden und Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel durch die Verstärkung von Austausch und Zusammenarbeit zwischen Süd und Nord unterdrückt habe.